Weltkämmer ging und kam in die Stadt zurück. Den Auftrag fing er an zu vollbringen, aber gelingen soll ihm damit sein eigenes Glück. Sein Pech, denn alles war nur ein Trick. We'll be right back. 2000 Menschen sind gekommen heute, um sich erst von weit her angereist, um dem feierlichen Ereignis beiwohnen zu können. Unsere Hoffnung jedoch, den Stifter des gewaltigen Bauwerks selbst hier sehen zu können, wird sich leider nicht erfüllen. Er, der die Welt in Atem hält, er, dem sich nichts entgegenstellt, er, dessen Reichtum unerreicht, er findet das Schwere leicht. Will bescheiden im Hintergrund bleiben und die Gedanken, die uns an diesem Tag bewegen, ganz denen überlassen, für die er dieses Werk hat entstehen lassen. Die Gescheite. Noch ist das Denkmal verhüllt, an dessen Fuß der denkwürdige und große Satz steht. An des Lebens hohen Leitern sind brüchig manche Sprossen. Vorwärts strebend, unverdrossen, wird manche Hoffnung scheitern. Ich wünsche Ihnen einen netten Tag. Sein selber Zeugnis ist egal. Es ist schön, schön zu sein. Himmlisch. diesem Spiel. Der Eingeweihte, der den Auserwählten sucht, seine Eigenschaften kennt und sie folglich auch besitzen muss. Ja, mir noch. Wer ist es denn, der nicht nur einzig kann, sondern auch wirklich will? Und überhaupt, wer ist es, der keines Beweises mehr bedarf, weil er sich längst entschieden hat? Ich bin der Faktor in diesem Spiel. Ich bin die unbekannte Größe, der verborgene Auserwählte. Ich bin es. Du bist es nicht. Kräftig. Junger Mann, darauf kommt's gar nicht an. Nein, ich verzicht. Du bist es nicht. Es fragte mich ein junger Mann. Darf ich mit dir gehen? Junger Mann, was ist an dir schon an? Ich bin sehr schön. Junger Mann, darauf kommt's gar nicht an. Nein, ich verzicht. Du bist es nicht. Es bot mir an ein junger Mann. Das Glück zu zweit. Junger Mann, was ist an dir schon dran? Ich bin sehr gescheit. Schließlich kommt.